Auf der anderen Seite der Nachrichten wartet hier auf Bayern 2 der Radiokrimi Die schöne Mörderin von Friedrich Bestenreiner. Viel Vergnügen. Grenzenlos hören. Bayern 2. Nachrichten. Uhr die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Gudrun Skupin. Die Übersicht. AfD-Fraktion verliert weiteren Abgeordneten. EU fordert im Katalonien-Konflikt Verhandlungen. Siemens trennt sich endgültig von Osram. Das Wetter morgen im Süden freundlich, von Norden her Regen. Berlin. Die Alternative für Deutschland verliert im künftigen Bundestag einen weiteren Abgeordneten. Mario Miruch aus Nordrhein-Westfalen will der AfD-Fraktion nicht angehören. Partei und Fraktion grenzten sich zu wenig gegen rechtsextreme Tendenzen ab, so seine Begründung. Ex-Parteichefin Petri, die ebenfalls aus der Fraktion ausgetreten ist, wurde inzwischen von der Staatsanwaltschaft Dresden wegen Meineids angeklagt. Hintergrund ist die Finanzierung des sächsischen Landtagswahlkampfs 2014. Brüssel. Die EU-Kommission hat die spanische Zentralregierung und die Katalanen aufgefordert, miteinander zu verhandeln. Kommissionsvize Timmermans sagte, es sei an der Zeit, einen Weg aus der Sackgasse zu finden. Vermitteln will die Kommission aber auch weiter nicht. Das sei eine interne Angelegenheit Spaniens, so Timmermans. In einer Stunde will der katalanische Regierungschef Puigdemont eine Erklärung zu dem Unabhängigkeitsreferendum abgeben. Jettingen-Scheppach. Der bayerische Chef der Jungen Union, Reichert, hat Kanzlerin Merkel scharf attackiert. Ihre Äußerungen nach der Wahl gemäß dem Motto »Es war alles richtig« seien eine komplette Realitätsverweigerung, sagte er dem BR-Studio Schwaben. Nur über allem zu schweben reicht nicht aus. Dafür haben wir den Bundespräsidenten, so Reichert wörtlich. Die CSU müsse das konservative Gewissen der Union sein. Deshalb dürfe es auch keine Koalition um jeden Preis geben. München. Der Elektrokonzern Siemens trennt sich endgültig von seiner ehemaligen Tochtergesellschaft Osram. Man habe mit der Veräußerung von gut 18 Millionen Stammaktien begonnen, hieß es. Sie werden ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens angeboten. Siemens hatte den Lichttechnik-Spezialisten 2013 abgespalten. Stockholm. Der diesjährige Chemie-Nobelpreis geht an den gebürtigen Deutschen Joachim Frank, den Schweizer Jacques Dubochet und den Schotten Richard Henderson. Die Forscher werden für ihre Arbeit an der sogenannten Kryoelektronenmikroskopie ausgezeichnet. Damit können winzige Moleküle sichtbar gemacht und beobachtet werden. Frank forscht derzeit an der Columbia University in New York, studiert und promoviert hat er in München. Das Wetter in Bayern? In der Nacht teils wolkig, teils klar, Abkühlung auf 11 bis 6 Grad, morgen sehr windig, von Norden her regnerisch, im Süden zunächst noch sonnig. Die Aussichten, Freitag und Samstag bayernweit bewölkt und immer wieder Regen, Höchstwerte 10 bis 14 Grad. Es ist 20.03 Uhr. Bayern 2. Radiokrimi. Wir bringen nun das Hörspiel Die schöne Mörderin von Lotte Ingrisch. Die Hobbydetektivin Flora Lind von Karlau versucht, unter Hilfe eines parapsychologisch operierenden Kriminalkommissars, Licht ins Dunkel einer typisch wienerischen Kriminalintrige mit mehreren Toten zu bringen und gleichzeitig einen Bestseller zu schreiben. Angehörigen einen letzten Abschied nehmen vom Anblick der teuren Verblichenen. Die schöne Mörderin. Suscipe, Domine, servum tuum in locum sperandis sibi salvationis, a misericordia tua. Amen. Die schöne Mörderin. Ein Hörspiel von Friedrich Bestenreiner nach dem gleichnamigen Roman von Lotte Ingrisch. Die schöne Mörderin. Regie Nikolaus Scholz. Was kann ich für Sie tun? Eine Frau ist gestorben. Vergiftet, erschossen, erwürgt? Einfach so. Ja, und warum kommen Sie dann zu mir? Sie war heute Vormittag noch recht lebendig. Naja, es ist im Allgemeinen so, dass Leute, die gestorben sind, vorher noch lebendig waren. Demnach muss im vorliegenden Falle eine besondere Bewandtnis vorliegen. Deswegen bin ich hier bei Ihnen. Ich bin zwar nur die Sekretärin, aber nehmen Sie Platz. Ich kann den Fall aufnehmen, aber nicht lösen. Und der Chef? Ist nicht da. Und wo? Auf dem Friedhof. Zentral? Zentral. Heute ist doch gar nicht Allerheiligen. Warum geht er da auf den Zentralfriedhof? Er geht nicht, er liegt. Erstes Tor, Gruppe 4, Reihe 12, Grab 6. Und das seit 3 Wochen. Oh Gott, in Ausübung seines Berufes? Nein, nein. Obwohl man das bei seinem Job nie ausschließen kann. Woran? An Kaviar, Fischvergiftung. Ein Klient aus Russland brachte eine Kilodose mit. Der Inhalt dürfte nicht mehr frisch gewesen sein. Und Sie? Was machen Sie jetzt? Liquidieren Sie die Firma? Nein. Ich bin in ungekündigter Stellung. Herr Luna hatte ja keine Gelegenheit mehr, mir zu kündigen. Auf der Tafel unten steht Detektivbüro Luna und Partner. Das ist korrekt. Führen Sie die Firma weiter? Nein. Warum nicht? Erstes Tor, Reihe 12, Gräber 7 und 8, gleich daneben. Es war ja genug Kaviar da. Sie haben eine seltsame Art, mein Fräulein. Und Sie selbst? Also ich bitte Sie, eine Angestellte füttert man doch nicht mit Kaviar. Auch obwohl ich Kaviar leidenschaftlich gerne mag. Also um es mal so zu sagen, ich sterbe für, möchte aber nicht an Kaviar sterben. Darf ich Sie heute Abend zum Kaviar einladen? Oh. Und einem Glas Champagner. Oh, ja, danke, Herr. Harper. Dr. Attila Harper, Sekretär der Rechtsanwaltskanzlei Shapira. Ich freue mich. Ich freue mich sehr, mein Fräulein. Flora Lind. Flora Lind. Sie sind also ganz allein hier im Büro, in ungekündigter Stellung. Die Chefs sind tot. Und wer bezahlt Sie? Die Bank. Dauerauftrag. Und ich bin zeichnungsberechtigt. In ungekündigter Stellung, wie schon gesagt. Aber die Firma hat doch jetzt keine Einnahmen mehr. Nicht aufgrund detektivischer Bemühungen, das stimmt. Aber Herr Luna war sehr vermögend. Der Beruf des Detektivs war sein Hobby. Er hatte ja auch noch andere Hobbys. Zum Beispiel schrieb er Krimis. Die Zinsen seiner Papiere und die Tantiemen seiner Bücher werden regelmäßig auf das Konto gebucht und so bleibt die Bonität erhalten. Und was tun Sie jetzt da? Ich schreibe. Was schreiben Sie? Ihre Memoiren? Kriminalromane. Stoff dafür gibt es in diesen Aktenschränken. Herr Luna hat auch geschrieben. Zurzeit vollende ich Herrn Lunas letztes Werk. Kompliment, Kompliment. Sie sind Schriftstellerin. Ich bin noch nie in meinem Leben einer Schriftstellerin begegnet. Und wie heißt der Roman, den Sie gerade seiner Vollendung zuführen? Keine Ahnung. Herr Luna gab seinen Konzepten nur Nummern. Dieses nennt sich Opus 21. Ein konkreter Titel findet sich dann, wenn alles fertig ist. Hochinteressant. Darf ich Ihnen einen Vorschlag machen? Gerne. Nennen Sie das Opus »Die schöne Mörderin«. Die schöne Mörderin? Ja. Ein großartiger Titel. Nur, wer soll das denn sein? Ein Begriff aus meinem beruflichen Wissensschatz. Fragen Sie mich jetzt nicht danach, wir sprechen später noch darüber. War auch nur ein Vorschlag. Okay. Ja, was ist also mit der Dame, die vormittags noch gesund war? Interessiert Sie denn das noch? Naja, hören Sie, eine Autorin von Kriminalromanen interessiert alles. Also? Sie war meine Tante. Sie hieß Alice Harper. Oh, die Witwe des berühmten Malers? Alexander Harper, ja. Hier, der Schlüssel zu Ihrer Wohnung. Ich selber möchte da nicht mehr hin. Gut, ich schaue einmal hin. Es ist kein schöner Anblick, aber vielleicht gibt es einen neuen Kriminalroman. Ja, und was ist mit Ihnen? Ich begleite Sie ein Stück, erzähle Ihnen über meine Tante und mich und warte so dann auf Sie im Ancora Verde in der Grünanger Gasse. 19 Uhr? Einverstanden? Ancora Verde, das ist mein Stammlokal. 19 Uhr, pünktlich. Crime Verlag Berlin, Fritze Franz. Wie geht es Ihnen, Herr Fritze Franz? Wie geht es Opus 21? Was Sie wissen, das liegt auf Termin. Buchmesse Frankfurt. Jetzt haben wir wenigstens schon einen Titel. Ach, und der wäre? Die schöne Mörderin. Entschuldigen Sie, Sie sitzen auf einem Stammplatz. Möglicherweise habe ich auf Sie gewartet. Hier, im Ancora Verde. Mhm. Ich kenne Sie doch gar nicht. Kriminalinspektor Hanno Lenz. Oh, in Lenz beginnt's. Und ich bin Flora Lind von Karlau und erwarte eigentlich jemanden anderen. Der aber offensichtlich nicht erschienen ist. Darf ich fragen, um wen es sich handelt? Er hat mit einem Mordfall zu tun, ist aber nicht der Mörder. Das kann man glauben und auch nicht. Er wollte mich sogar zu Sekt und Kaviar einladen und die Detektei Luna beauftragen, den Mörder zu finden. Ja, der Mörder beauftragt die Polizei, ihn selber zu suchen. Das ist der klassische Fall. Sigmondi, Handbuch der Kriminalistik. Ja, kann sein, ich bin selbst nicht detektivisch tätig. Der Fall Harper interessiert mich persönlich. Was haben Sie denn da? Ein Tonbandgerät. Ich bin ein BBB. Bitte was? Ein BBB, ein Polizeiparapsychologe. Ich höre Stimmen. Oh, Stimmen. Ich kenne da einen guten Psychiater. Tonbandstimmen aus einer metaphysischen, unräumlichen und entzeitlichten Sphäre. Moment, eine bitte was? Ent was? Zeitlicht. Entzeitlicht. Also außerhalb aller Zeitzusammenhänge stehend. Aha. Ja, unter bestimmten technischen Umständen gelangen Informationsgehalte in Form von Sprache in diese unsere gegenständliche, raum- und zeitdefinierte Welt, durchdringen das Universum wie eine unsichtbare immaterielle Wolke. Ah ja. Jetzt muss man das Radio auf einen Wellenbereich einstellen, auf dem kein Sender sendet. Das Tonbandgerät einschalten und warten. Hören Sie einmal. Hören Sie nicht? Nein. Es sagt Otsch und Eitz. Otsch und Eitz. Unglaublich, hochinteressant. Und was heißt Otsch und Eitz? Das weiß ich nicht. Noch nicht. Das wird sich aber herausstellen. Es hat sich noch immer herausgestellt durch Analysen und Interpretationen der Analysen. Und Analysen von Interpretationen und vice versa. Und Sie fangen damit Verbrecher. Genau das soll sich ja herausstellen. Sie legen großen Wert auf das Erscheinen dieses Herrn. Wie war doch sein Name? Dr. Attila Harper. Guten Tag. Sind Sie angemeldet? Nein, ich möchte nur eine Brille abgeben. Und, wer sind Sie? Ich bin Peppi Struhal, die Sekretärin von Herrn Dr. Shapira. Was für eine Brille? Einer Ihrer Herren hat sie bei mir vergessen. Der Achbartram. Wo ist der Achbartram? Und wer ist das? Die Dame möchte eine Brille abgeben. Einer unserer Herren hat sie bei ihr vergessen. Wer denn? Ein Herr Dr. Attila Harper. Aber es handelt sich nicht nur um die Brille. Er ist nämlich verschwunden. Wer? Der Herr Doktor. Wir waren ihm am Cora Verde verabredet für 19 Uhr. Er hat Sie also versetzt, das kommt vor. Obwohl ich ein Wesen wie Sie nicht versetzen würde. Wie auch immer, man muss daraus nicht gleich einen Kriminalfall machen. Ja, in diesem Fall schon. Es gibt nämlich eine Leiche. Ihr Name? Entschuldigen Sie, ich vergaß. Ich heiße Floralind von Karlau. Ich meinte den Namen der Leiche. Alice Harper. Oh Gott, meine Klientin. Das ist unangenehm, das ist sehr unangenehm. Und Sie, von Karlau, Floralind, sind Sie nicht die Sekretärin von... Luna. Der arme Luna. Was macht denn sein unvollendetes Werk? Das schreibe ich weiter, allerdings mit gewissen Schwierigkeiten. Das Sonderbare ist, dass Lunas Story gewisse Ähnlichkeiten mit den gestrigen Ereignissen hat. Leiche, Tante, Restaurant, ein verschwundener junger Mann, an seiner Stelle ein Kriminalkommissar. Interessant. Und eine Dame, die vorhatte, in ihrer Kanzlei ihr Testament zu ändern. Frau Harper. Und Sie meinen, wenn jemand in der Absicht, sein Testament zu ändern, plötzlich stirbt, so sei das... Naja. Ich möchte hier keine weiteren Schlussfolgerungen über den Tod der alten Dame anschließen. Da Sie aber, wie Attila mir mitteilte, Ihr Anwalt sind, schlage ich vor, dass Sie sich um die Sache kümmern. Arzt, Totenschein und so weiter. Ich brauche Ihnen das nicht im Einzelnen zu erzählen. Sie sehen mich betroffen. Ich habe heute noch 5 Termine. Wie Sie vielleicht wissen, bin ich auf Scheidungen spezialisiert. Mann und Frau passen nämlich nicht zusammen. Das ist mein Geschäft. Ich muss Sie jetzt bitten. Aber Ihr Sekretär ist verschwunden. Dann werden Sie anstelle Ihres verblichenen Chefs eben tätig. Detektivisch. 500 pro Tag plus Spesen, einverstanden? Sind Sie mit Ihrem Kommissariat jetzt Hans an Cora Verde übersiedelt? In meinem Büro sind zurzeit die Maler. Die Maler? Sowas? Ja, im ganzen Polizeipräsidium sind die Maler. Jetzt spielt sich die Verbrecherjagd in den umliegenden Kaffeehäusern ab. Und ich bevorzuge das an Cora Verde. Alice Harpers Mann war auch Maler. Ja, aber der ist seit Jahren tot. Und meine Maler sind recht lebendig. Sie kennen den Fall Alexander Harper? Aber ja... Tod unter ungeklärten Umständen. Und Alice Harper? Also, der gerichtsmedizinische Befund sagt nichts aus. Herzschlag. Alice Harper hatte ein schwaches Herz. Ein natürlicher Tod. Ja, im Klartext also auch kein natürlicher Tod. Was taten Sie eigentlich, bevor Attila zu Ihnen kam? Ich? Ich schaute aus dem Fenster. Ah, und was sahen Sie da, als Sie während der Arbeitszeit da so aus dem Fenster schauten? Einen riesen Trubel. Menschenmassen. Masken, Kostüme, verkleidete Leute, die auf Bälle gingen. Es ist ja Fasching. Trubel, Masken und Kostüme, so, ja. Haben Sie eigentlich schon bestellt? Mm-mm. Nein? Ich nehme immer eine Mahlzeit zu mir und eine Flasche Brunello, bevor ich einen Fall seiner endgültigen Klärung zuführe. Und was ist mit Otsch Otsch und Eiz Eiz? Von Karlau? Immer noch dasselbe Thema. Natürlich, wir haben ja kein anderes. Fritze Franz, es gibt Schwierigkeiten. Schwierigkeiten? Hochinteressant. Ich sage Ihnen was. That, genau, that ist der Reiz des Romans. Die Komplexität des Themas, seine Vielschichtigkeit, weswegen wir ihn auch angenommen haben. Sogar auf die nebulösen Andeutungen eines Herrn Luna hin. Gott hab ihn selig, aber an noch einer unvollendeten Symphonie sind wir weniger interessiert. Wir sind ja immerhin der Crime Verlag Berlin, ne? Wenn ihr das was sagen sollte. Und der Herr Luna war ein eher unbekannter Autor, wie Sie ja auch. Also, das musste mal gesagt werden, ne? Ach, hallo. An der Pestsäule habt ihr Berliner aber ganz schön verdient. Und die war von mir ganz allein. Ja. Aber aus dem bisherigen geht immer noch nicht hervor, wer die schöne Mörderin ist. Die hat ja der alte Luna mit ins Grab genommen. Na, der Titel kam ja erst später. Wie bei jedem guten Krimi erfährt das der Leser erst auf der letzten Seite. Ja, aber Ihrem Lektor könnten Sie es doch schon verraten, ne? Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht. Also, das war wirklich ehrlich gesagt. Ehrlich auf die Gefahr hin, wir würden jetzt den Vertrag annullieren. Also wenn nicht einmal Sie wissen, wer die schöne Mörderin ist und wie die Story zu Ende geht? Ja, die besten Schriftsteller entwickeln ihre Story erst während des Schreibens. Thomas Mann zum Beispiel. Ach, haben Sie denn wenigstens eine Ahnung, wie viel Tote Luna eingeplant hat? 7. 7? Ja, also das lässt sich hören. 7 Leichen? Grandios! Das ist ein Titel! 7 Leichen suchen einen Mörder. Ja, das ist ein Titel. Die Wortfolge, die Metrik, die Alliteration, also das geht einem auf der Zunge. Wissen Sie was? Vergessen Sie die schöne Mörderin. Ich kann allem widerstehen, Floralind. Nur einem kann ich nicht widerstehen, Floralind. Süßes Fräulein Floralind. Da bin ich aber neugierig. Tizian rotem Haar. Sie meinen also mich? Ganz genau. Haben Sie eigentlich überall? Hier sind die Fotos. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Er kann Tizian rotem Haar nicht widerstehen. Gerade als er mir unter den Rock greifen wollte, schlief er ein. Das Schlafpulver verwendete immer früher Herr Luna, wenn es notwendig war. Ja? Ich machte die Fotos und als er aufwachte, war ich nicht mehr da. Sie treten also in Lunas Fußstapfen. Mhm. Naja, hoffentlich ist er wieder aufgewacht, Herr Schapira. Keine Sorge, ich habe schon in der Kanzlei angerufen. Sehen Sie hier. Designermöbel und teure Antiquitäten in der ganzen Wohnung. Ja. Insgesamt scheußlich. Ja, ich sehe. Da sind wir einen ganzen Film verschossen. Das eigentlich Interessante ist das hier. Afrikanische Masken. Mhm. Kultmasken. Die ganze Wand voll. Eine Menge, würde der Mathematiker sagen. Eine Menge, ja. Eine Menge ist die Zusammenfassung bestimmter, wohl unterschiedener Objekte unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen. Und diese Objekte heißen die Elemente der Menge. Brav. Aber ein Element passt nicht in die übrige Menge. Ja. Ja, und dieses Element ist weiß, wahrscheinlich aus Gips. Alle anderen sind ja dunkel und aus Holz, soweit man das auf einer Fotografie erkennen kann. Und hat das gewisse geheimnisvolle Lächeln, wie alle Masken dieser Art. Eine Totenmaske also. Sie kam mir gleich bekannt vor. Es ist die Totenmaske des Malers Alexander Harper. Hey. Der berühmte Harper muss demnach ziemlich jung gestorben sein. Also ich habe seine traurigen manieristischen Bilder immer für die eines alten Mannes gehalten. Hier ist eine Vergrößerung. Ja. Schauen Sie sich das Foto genau an. Donnerwetter, Sie haben was gelernt bei Ihrem Chef. Ein Stück ist abgebrochen. Aber ob das etwas zu bedeuten hat? Ja, bitte? Wer sind Sie denn? Lucy Williams, Trompeterin. Ich spiele im Zirkus bei der Clown-Nummer. Oh, sind Sie Engländerin? Ja. Kommen Sie wegen der Musik. Sie sind Sopran, nicht wahr? Mezzo, aber soll ich vielleicht im Zirkus singen? Nein, auf dem Friedhof. Frau Harper hat Schubert über alles geliebt. Ich verstehe nur Bahnhof. Nicht Bahn, meine Liebe, Fried. Bei der Beerdigung von Frau Harper. Tja, wie kommen Sie da gerade auf mich? Hat sie nicht die Undertaker geschickt? Was, die Leichenbestattung? Sind Sie nicht die Friedhofsängerin? Nein, ich komme wegen Attila. Okay, Attila. Er ist nicht da. Und wo ist er? Keine Ahnung. Fortgegangen. Ich bin nur Untermieterin. Und wann ist er fortgegangen? Gestern, vorgestern. Er wollte seine Tante besuchen. Dann hat er angerufen, dass sie verstorben sei und ich mich und die Musik auf dem Friedhof kommen soll. Ach. Er wird sicher zur Beerdigung kommen. Er hat seine Tante über alles geliebt. Kommen Sie herein. Sehen Sie sich dieses Bild an? Die nackte, schöne Alice unter die Weeping Willow. Weeping Willow, wie? Trauerweide. Ach so. Ja? Und ein viel jüngerer Mann hat seinen Löwenkopf in ihren Schoß gelegt. Oh, das ist ja Shapira. Wie kommt denn Shapira zu Alice Harper und der Maler zu beiden? Und diese delikate Pose, darf ich das fotografieren? Oh, Attila doesn't care. Sie haben mir sehr geholfen, Lucy. Ich darf Sie doch so nennen. Aber ja. Singen Sie jetzt auf dem Friedhof das Ave Maria? Von Carlau? Shapira, Ah, Sie sind es. Ich muss Ihnen was sagen. Ihr Auftrag ist mit dem heutigen Tag beendet. Oh, schade. Und warum? Weil Sie eingeschlafen sind, bevor es gemütlich wurde? Attila ist tot. Attila ist tot? Oh Gott. Eine englische Trompeterin hat ihn im Augarten gefunden. Genauer gesagt in dem Flakturm, der noch vom letzten Krieg her dort steht. Der Gerichtsmediziner vermutet, dass es irgendwann in der Nacht auf Aschermittwoch passiert ist. Erwürgt. Sie haben ihn? Erwürgt? Nein. Was dann? Identifiziert. Im Schauhaus, ganz nackt unter dem weißen Laken. Einen Zettel an der großen Zehe vor einer Stunde. Es war scheußlich. Bei Gelegenheit holen Sie Ihren Scheck ab in meiner Kanzlei, ja? Klassischer Wintermord. Wie bitte? Wintermord. Wintermord? Ja, mit einem Wollschal. Im Sommer wäre mit einem Seidenschal erdrosselt worden. Klassisch. Ah ja, Sigmondi, Handbuch der Kriminalistik. Mhm. Und die englische Trompeterin, was wollte die in dem Turm? Sie sagt, sie hätte eine Katze schreien gehört. Eine Katze? Ja, und da schaute sie nach. Tierfreundin offenbar. Und, hat sie die Katze gefunden? Nein, aber die Leiche. Das Tier war längst weg. Übrigens, was ich Ihnen noch sagen wollte. Sie, Fräulein von Karlau, Sie waren die letzte Person, die den Ermordeten lebend gesehen hat. Letzten Abschied nehmen vom Anblick der teuren Verblichenen. Suscipe, Domine, servum tuum in locum sperande sibi salvationis, a misericordia tua. Amen. Sehen Sie, was ich da habe? Ein Stück Porzellan? Gips. Und das passt genau in die Totenmaske. Soweit das anhand der Fotografie zu beurteilen ist. Woher haben Sie denn das? Aus Alice Harpers Wohnung, aus dem Schreibtisch. Hatten Sie denn einen Durchsuchungsbefehl? Nein, das Polizeipräsidium ist ja zurzeit arbeitsunfähig. Mhm. Aber die schönsten Durchsuchungen finden ja immer ohne Papier statt. Ne? Das sehen Sie in jedem Kriminalfilm. Demnach hat die Maske zuvor im Schreibtisch in Alice Harpers Wohnung gelegen. Eine extrem scharfsinnige Vermutung. Wenngleich vom Standpunkt der formalen Logik ausgesehen auch das Umgekehrte hätte der Fall sein können. Jemand hat das Stück in Shapiras Wohnung abgebrochen und in Alice Harpers Schreibtisch deponiert. Ja, das wäre absoluter Schwachsinn. Korrekt, aber der Kriminalist muss alle Möglichkeiten gegeneinander abwägen. Oberste Regel. Sigmondi, Handbuch der Kriminalistik. Genau. Wie kam dann aber die Maske an Shapiras Wand? Die Beantwortung dieser Frage klärt den ersten Mord. Und vielleicht auch den zweiten. Hier ist noch ein Bündel Briefe und eine Audiokassette aus einem Geheimfach des Schreibtisches der Tante. Jahrelang hast du mir vorgemacht, wegen der alten Schabracke könntest du mich nicht heiraten, aber jetzt ist die alte hin, also was ist? Ja oder nein? Das Letztere. Ich wäre an deiner Stelle nicht so arrogant. Bei mir könntest du ein- und ausgehen, wie du willst. Was soll das heißen? Es gibt Türen, bei denen ein Aus- und Eingehen nicht so ohne weiteres möglich ist. Willst du mir drohen? Mich erpressen? Mach lieber auf, das ist die Karle Sängerin und gib ihr den Scheck da. Hüten Sie sich vor der Trompeterin. Warum? Wir haben gut zusammen musiziert. Hören Sie sich das einmal an. Oh, Ihr berühmtes Tonbandgerät. Mhm. Ja, das kenne ich schon. Weiß aber immer noch nicht, was es bedeuten soll. Na, dann hören wir mal diese Stelle. Ich verstehe immer nur Ui, Ui und Ie, Ie. Jetzt werden Sie aber staunen. Ich habe das Band auf unserem Zentralcomputer bearbeitet. Und das Ergebnis? Watch. Swipe. No, no. See. Was sagen Sie dazu? Watch, Schweiz und 007. Ich werd verrückt. Und was soll das heißen? Die englische Trompeterin ist eine Agentin. einer berühmten Uhrenfirma. Oh Gott! Ja, wir dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen, meine Liebe. Agenten sind gefährlich und Agentinnen ganz besonders. Ja, hat sie Attila ermordet? Möglich, wahrscheinlich sogar. Ja, und schön ist sie auch. Die schöne Mörderin, da haben wir sie. Tja. Ist Attila Hellseher? Attila arbeitete nur zur Tarnung als Sekretär von Shapira. In Wahrheit ist er Zeitforscher. Zeitforscher? Ja. Der untersucht die physikalischen, psychologischen, philosophischen, wissenschaftstheoretischen und religiösen Eigenschaften der Zeit. In einem Geheimauftrag eines der mächtigsten Softwarekonzerne der Welt. Schauen Sie, bei Computern kommt es auf Geschwindigkeit an. Und Geschwindigkeit ist die erste Ableitung des Weges nach der Zeit. DS nach DT. Hm. Zeit. Verstehen Sie? Zeit. Hm. Und dafür interessiert sich auch die Uhrenindustrie. Was sind Sie doch für ein kluges Mädchen, Flora Lind. Watch. Der Zirkus, in dem sie auftritt, ist nichts als ein Tarnunternehmen. Clowns sind ja sehr beliebt im Agentenmilieu. Also, dieser Zirkus Melanzani gehört, so viel hat unser berühmter Geheimdienst schon herausbekommen, dieser Uhrenfirma. Sie sind ja ein Teufelskerl, Lenz. Ein Tausendsasser. Crime Verlag Berlin, Fritze Franz. Die Sache entwickelt sich. Viel brauchen wir nicht mehr zu erfinden. Erstens haben wir schon die zweite Leiche. Sehr schön. Und zweitens ist jetzt ziemlich klar, wie die erste zustande gekommen ist. Ja und? Wie? Alice Harper wurde erschreckt. Mit der Totenmaske ihres verstorbenen Mannes. Ja klar. Was heißt hier klar? Dass der Mann zuerst verstorben sein musste, damit es eine Totenmaske von ihm gibt. Aber wer hat... und warum? So, was macht denn Opus 21? Das kommt wahrscheinlich darauf an, was in diesen Briefen steht, die Sie da liegen haben. Staatsgeheimnis? Aber keine Spur, die gebe ich Ihnen mit. Lesen Sie sie daheim. Das hier ist interessant. Die Audiokassette aus Alices Geheimfach. Sie verzweigen, sind wir einander begegnet. In einem Muster aus Zeit. Borges. Jorge Luis. Ein blinder argentinischer Dichter. Fiktionen heißt das Buch. Puh, Hut ab. Das hier ist eine ziemlich eigenwillige Übersetzung. Der Text hat mit Zeit zu tun. Und Attila forschte über Zeit. Die Uhren zeichnen den Gang einer Illusion auf. Die Zeit steht still und wir durcheilen sie. Wer sie als Erster kontrolliert, also anhalten und beliebig verändern kann, beherrscht. Die Eroberung der Zeit ist wichtiger als die Eroberung des Raums, wichtiger als der Besitz von Energie. Sie ist Anfang und Ende, Alpha und Omega, Leben und Tod. Auch Borges? Na, ich glaube nicht. Vielleicht Attilas Notizen zu seinen Forschungsberichten. Sehr poetische Notizen. Nicht die Autobahn, auf der Schicksale rasen in einer Richtung nur und ohne Gehirnfahrbahn aus einer Unendlichkeit in die andere. Die endlos verzweigten Straßen einer Metropole vielmehr, die sich Universum nennt und sich verliert in eine unendliche Zahl von Dimensionen und Ewigkeit. Also Weltbeherrschung, Raum, Energie, Alpha, Omega, Dimensionen, Ewigkeiten. Das sind vielleicht Reizworte. Mhm. Kein Wunder, dass sich für so etwas nicht nur die Software, sondern auch die Uhrenindustrie interessiert. Haben Sie die Briefe gelesen? Ja. Na und, kann man sie brauchen? Was heißt brauchen? Schon gebraucht worden. Ach. Wie, das ist mir völlig rätselhaft. Das ist ja das Seltsame, Fritze Franz. Ich möchte sagen, das geradezu Gespenstische an der ganzen Sache. Dass sie streckenweise total mit Lunas Konzept übereinstimmen. Ach. Passen Sie auf. Wien, 1. April 1960. Sagten Sie 60? Ich sagte 60. Mhm. Also... Sehr geehrte Frau Harper, ich habe Ihre Brieftasche samt Pass und einer Menge Geld in der Telefonzelle am Franziskanerplatz gefunden. Ich werde an den nächsten 3 Tagen dorthin kommen, Nachmittag zwischen 4 und 5. Wenn ich sehe, dass das Bild im Pass Ihres ist, gebe ich Ihnen die Brieftasche, in der sich, und jetzt kommt es eben, ja, ja, außer Pass und Geld auch noch Nacktfotos befinden. Ich bin blond, 16 Jahre alt und Gymnasiast. Ist ja irre. Klassisch. Nacktfotos. Also der gibt auf, Lara. Ohne Porno geht ja heutzutage nichts mehr, ne? Der klassische Beginn eines Kriminalfalles, wie das Leben ihn schreibt. Sigmondi, Handbuch der Kriminalistik. Ja, ja, ja, ja, ja. Es geht nämlich noch weiter und zwar ziemlich steil. 1961, also nach einem Jahr. Meine Eltern wollen auf eine Kreuzfahrt und ich muss mit. Den ganzen Sommer. So lange halte ich es ohne dich aber nicht aus. Kannst du nicht deinen komischen Alten dazu bewegen, dich auf dieselbe Kreuzfahrt zu schicken? Prospekt liegt an. Oder, wenn er dich nicht lässt, ist es immer noch besser, wenn er mitkommt und das Meer malt, während wir... drei Punkte. Unterschrift, dein Moritz. Shapira! Derselbe, aber das geht noch weiter. 7 Jahre später, Weihnachten 68. Passen Sie mal auf. Es hat geklappt. Ich habe die Kanzlei in der Singerstraße übernommen. Das ist mein Weihnachtsgeschenk an dich. Hinter einer Tapetentür, die keiner bemerkt, richte ich unser Nest ein. Komm bald. Also er ist jetzt 24 und sie 40. Ach, das ist es, was die Leute lesen wollen. Ja, und ich auch, Flora Lindelein. Ich flehe Sie an, lesen Sie weiter. Ja, jetzt passen Sie genau auf. Dieser Brief hier datiert 2,5 Jahre später. Du weißt mir aus, du gehst nicht ans Telefon. Du gefällst dir darin, unerreichbar für mich zu sein, aber so geht es nicht. Es war dein Wunsch, von A. Punkt befreit zu werden und dein Wille. Ich habe es für dich getan und für dein Kind. Von A. Punkt befreit zu werden? A. Punkt? Soll das heißen? Ja, genau das heißt es. A. für Alexander? Alexander Harper, der Maler. Also hat Shapira Alices Mann umgebracht. Harper ertrank bei einer Bootsfahrt auf der alten Donau. Unter einigermaßen ungeklärten Umständen. Ein Verdacht fiel auf niemanden. Ist ja spitze. Jetzt haben wir ja schon 3 Leichen. Fehlen aber immerhin noch 4. Ach, das kriegen Sie schon hin. Also da haben Sie mein vollstes Vertrauen. Aber er wollte Sie ja sogar heiraten. Ich habe es für dich getan. Also das bezieht sich dann eben offenbar auf den Mord. Und für dein Kind, das vielleicht unseres ist. Ach. Oder auch nicht. Aber dann hast du gelogen. Wenn du nicht gelogen hast, sollte Attila bei uns beiden... Ja, Moment mal. Attila ist Shapiras Sohn? Ja, nimmt es zumindest an. Also, das ist ja ein Ding. Also sollte Attila bei uns beiden aufwachsen. Ich halte ein halbes Trauerjahr für genug. Trotzdem wäre Hochzeit ohne Öffentlichkeit ratsam. Ist ja nicht zu fassen. Jetzt wollte er die alte Schachtel auch noch heiraten. Moment mal, ich bitte Sie, mit 42 ist man als Frau noch keine alte Schachtel. Na, vom Standpunkt eines 26-Jährigen aus? Also 14 Jahre später, sie ist jetzt also 56, naja. Ich führe deine Geschäfte, verwalte dein Vermögen, alles dies bitte gratis und kümmere mich auch sonst um dich und deine eingebildeten Probleme. Dass ich selber mein Leben genieße, geht dich, pardon, wirklich nichts an. Dass du die erste Frau in meinem Bett warst, berechtigt dich nicht mehr überall aufzulauern und mit Skandalen zu drohen. Ah, mit anderen Worten, er hat die Alte jetzt satt. Ne? Ich war einmal bereit, dich zu heiraten und bin es jetzt nicht mehr. Zug abgefahren. Du bist in den gefährlichen Jahren, in die schließlich jede Frau kommt, ohne sich deshalb aufzuführen wie eine Verrückte. Nimm dir einen Liebhaber, du bist reich genug. Klasse! Und im letzten Brief dann? Was soll das heißen, Alice? Ändere dein Testament, wie du Lust hast. Ich brauche dein Geld nicht, aber unterlass diese Anspielungen. Ich habe dir seinerzeit einen Gefallen getan. Drehst du mir daraus einen Strick? Juristisch bedeutet es nichts mehr. Aber ich werde nicht zulassen, dass du meinen Ruf ruinierst. Ach, daher weht also der Wind. Genau, die Enthüllung, die Angedrohte und nicht das Testament. Also ich sehe die Story schon klar vor meinem inneren Auge. Das Erscheinen des mit ihrem Willen ermordeten Ehemannes... Des Untoten? In der Totenmaske des Toten? In ihrer Wohnung musste den Schock zur Folge haben. Er hielt sich einfach das Ding vor das Gesicht und setzte sich damit hinter den Schreibtisch, als die alte Dame ihre Wohnung betrat. Ja, und die erschrak und fiel tot um. Nach vollendeter Tat verließ der Mörder maskiert das Haus und ging im Faschingsmaskentreiben auf der Straße einfach unter. Niemand konnte ihn erkennen. Und selbst wenn man ihn erkannt hätte, wäre seine Maskierung an einem Faschingsdienstag nicht weiter aufgefallen. Also, das ist genial. Der perfekte Mord, über den sich alle Mörder, Kriminalschriftsteller und andere Verbrecher den Kopf zerbrechen. Endlich haben wir ihn. Ach, traumhaft, Lindekind, traumhaft. Kein Gericht der Welt kann den Mörder seiner Tat überführen. Ne? Fasching ist Fasching. Man wird auch noch einen Spaß machen dürfen, oder? Selber schuld, wenn man ein schwaches Herz hat. Noch dazu, wo überhaupt kein Motiv vorhanden zu sein scheint. Und die Tante fällt tot um. Mann, oh Mann, das ist eine Szene. Apropos Szene, du, die Filmrechte, Teuerste, die liegen beim Verlag, ne? Das wissen Sie, um das nur noch mal klar zum Ausdruck zu bringen. Doppelmörder, Doktor der Rechte, Moritz Schapira. Das zerjäht einem auf der Zunge wie Nougat-Schokolade. Und Attila? Der ist wohl die Nuss in der Schokolade, auf der wir noch rumbeißen. Ach, ich bitte Sie, meine Teuerste. Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Wir haben doch immer noch die schöne Trompeterin. Suscipe, Domine servum, tuum in locum sperante sibi salvationis a misericordia tua. Amen. Wollen die lieben Angehörigen jetzt einen letzten Abschied nehmen vom Anblick des darin Verblichenen unseres lieben Bruders Dr. Attila Hartmann? Sagen Sie da, verschwunden? Sie sagen es, verschwunden. Aus dem Sarg? Aus dem Sarg. Ach, das darf nicht wahr sein. Ja, es ist aber wahr. Wer weiß. Vielleicht lag er auch schon vorher nicht mehr in dem Sarg. Ach, eine Leiche kann doch nicht so einfach verschwinden. Sind Sie denn sicher? Ist denn überall nachgesehen worden? Na, überall. Haha, spitze. Ursuper. Eine Leiche verschwindet aus dem Sarg. Das gibt der schönen Mörderin eine völlig neue Wendung. Flora Lind, wissen Sie was? Ja, Sie werden es mir sagen. Also, ich muss jetzt einfach dabei sein. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Ich steige in den nächsten Flieger und komme nach Wien. Darf ich bekannt machen? Fritze Franz, Verlagslektor. Sehr erfreut. Lenz, Kriminalkommissar. Oho, ein Mann aus dem Veaner Blaulichtmilieu. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Sehr erfreut. Ja, Sie kommen zur rechten Zeit, Herr Fritze Franz. Wir stehen im Begriff, den sauberen Herrn Dr. Moritz Schapira zu verhaften. Wegen Mordverdachtes in 3 Fällen. Ganz schöne Latte. Fehlen allerdings noch 4. Aber unser Flora Lindchen wird das schon noch hinkriegen. Ha? Mit ihrer blühenden Nekrosophen-Fantasie. Das Einsatzkommando hat das Haus bereits umstellt. 5. Stock. Aber der Lift ist außer Betrieb. Also, gehen wir. Das wirst du noch büßen. Wenn ich dich so anschaue, kommt mir vor, ich büße die ganze Zeit schon. Die Zeit. Das ist das, was nicht spurlos an dir vorübergegangen ist. Bildest du dir vielleicht ein, du bist schöner geworden? Da sind sie. Lass sie rein. Und mach den Tresorraum auf. Bitte schön, meine Herren. Immer nur herein in die gute Stube. Ich bin Kriminalkommissar Lenz. Unten steht das Einsatzkommando und hier ist der Haftbefehl. Herr Rechtsanwalt Dr. Moritz Schapira, im Namen des Gesetzes verhafte ich Sie, weil Sie im Verdacht stehen, 3 Menschen vom Leben zum Tode befördert zu haben. 3? 3. Nur 3? Sie müssen sich irren, meine Herren. Im Ganzen sind es 7. Die restlichen 4 habe ich vorsorglich in meinem Tresorraum verwahrt. Darf ich bitten? Himmel, Herr J., was stinkt denn hier so erbärmlich? Es ist ja nicht auszuhalten. Die 4 Leichen liegen ja auch schon eine ganze Woche da drinnen. Und ohne Kühlung. Bitte, überzeugen Sie sich. Bah. Ach du mein Gott. Sind Sie alle drinnen? Na dann. Hallo, was ist denn? Aufmachen, im Namen des Gesetzes aufmachen. Das ist ja nicht zum Aushalten. Der hat uns eingesperrt. Sie merken aber auch alles. Da erstickt man ja. Machen Sie doch endlich auf! Wo sind denn die 4 Leichen? Ich glaube, der will uns umbringen. Wir sollen die 4 Leichen sein. Quatsch! Wir sind doch nur 3. Gib mir deine Perücke und den Pelzmantel und den Hut. Du willst schon gehen? da schau her. Das ist doch nicht die Perücke. Nein, das ist dein Brieföffner. Spitz und scharf. Bist du wahnsinnig? Ja, bin ich. Moritz, mir graust vor dir. Komm her und gib mir einen Kuss. Dann kriegst du die Perücke. Und umarme mich. Es gibt keine Leichen. Was? Wieder keine Leichen? Aber was stinkt denn dann so bestialisch? Die Quargeln. Die was? Quargeln. Eine altösterreichische Spezialität. Olmützer Quargeln. Eine ganze Kiste voll, 6 Dutzend. Der Advokat muss ein Käsefreund sein. Oh Gott. So, meine Dame und meine Herren, kommen Sie heraus. Der Chef wollte abhauen und Sie da drinnen ersticken lassen. Da liegt er jetzt. Schauen Sie ihn an. Du meine Güte, da ist ja alles voller Blut. Das haben Schweine so an sich. Sie bluten, wenn man sie absticht. Mensch, Meier, mit dem Brieföffner. Der klassische Kanzleimord. Sigmundi, Handbuch der Kriminalistik. Leiche Nummer 4. Dass er den alten Harper kalt gestellt hat, wissen Sie ja schon. Die Alte hat er mit der Maske erschreckt. Aber den Attila hat nicht die Trompeterin umgebracht, sondern auch er. Weil er ihm auf die Schliche gekommen ist. Der Sohn dem Vater. Und der Vater anschließend dem Sohn. So ist es. Und ich gehe jetzt auch. Ich habe ihn geliebt, ein Leben lang. Oh Gott, habe ich ihn geliebt. Und liebe ihn immer noch. Und deshalb gehe ich jetzt. Ja, wo gehen Sie denn hin? Dorthin, wo hoffnungslos Verliebte immer gehen. Zum Fenster. Um Gottes Willen, was machen Sie denn da? Verraten Sie mal. Das ist ja entsetzlich. Direkt durchs geschlossene Fenster. Wie der Kommissar Rex. Das ist der klassische Kanzlei-Selbstmord. Da ist jemand. Schauen Sie zuerst beim Spion hinaus. Zurzeit ist alles möglich. Oh Gott. Ja, was ist? Das ist ja Attila. Und splitternackt. Und einen Zylinder hat er auf. Dr. Attila Harper? Sie sind ja völlig nackt. Bis auf den Zylinder. Und den Zettel an meinem linken Zeh. Das ist mein Kostüm. Hm? Es ist ja Fasching. Ja, ausgerechnet am Zeh? Wo sonst, lieber Herr? Ja, aber Sie sind doch tot, Attila. Ich war tot. Scheint tot. Oder auch nur in einer anderen Welt tot. So genau weiß ich das im Moment nicht. Ich werde es untersuchen. Im Sarg erwachte ich und beschloss, vom Zentralfriedhof direkt zu einem Gschnasfest zu gehen. Eben als Leiche. Es war sehr lustig. Ja, aber Aschermittwoch ist längst vorbei. Eben. Deshalb war ich ja dort. Eine Zeitverschiebung. Mein Forschungsgebiet. Ich wollte meine Zeittheorie testen. Die superunitäre schizokosmochrone Hypothese der dritten Art. Ja, ausgerechnet auf einem Gnasfest? Ja. Jede real existierende Gelegenheit bietet sich an, eine Hypothese entweder zu verifizieren oder zu falsifizieren. Die Trompeterin, das englische Luder, wollte mir die Unterlagen klauen im Auftrag dieser verrückten Schweizer Uhrenfirma. Schon seit längerer Zeit vermuten die Physiker, aufbauend auf Albert Einstein und John Wheeler, dass die Zeit nicht einfach so abläuft. Interessant. Zunächst konnte ich diese Vermutungen durch meine theoretischen Arbeiten erhärten. Die experimentelle Bestätigung ergab sich auf dem Gschnasfest. Jetzt ist alles sonnenklar. Besagt, die Uhrenfirma möchte auf dieser Basis eine Uhr herausbringen, die nicht nur mehrere Zeiten zugleich, nicht nur die nach vorne gehende, sondern auch die rückläufige Zeit, ebenso wie auch die seitlichen, oberen und unteren Zeitverzweigungen anzeigen soll. Meine Forschungsergebnisse sind der Schlüssel zur Konstruktion einer solchen Uhr. Aber ich habe sie im Banksafe meiner Tante deponiert. Gescheit. Dort liegen sie jetzt noch. Sagen Sie, und was hat das mit der schönen Mörderin auf sich? Denken Sie nicht in Begriffen wie richtig und falsch. Über die Wirklichkeit verraten Sie nichts. Die Fantasie erschafft immer neue Wirklichkeiten. Unendliche Zeiten. Schwarz wie der Tod, weiß wie das Leben, die Doppelnatur der Rose. Denn sie ist eine Zauberin und sie ist eine Mörderin. Die Zeit, eine schöne Mörderin. Auch Alice Harper und Pepi Strohhal waren einmal Schönheiten und sind der schönen Mörderin zum Opfer gefallen. Also bleibt es doch bei dem Titel, die schöne Mörderin. Ja, 7 Leichen haben wir ohne dies nicht zustande gebracht. Na, das würde ich so nicht sagen. Der alte Harper, seine Frau, Attila, der Dr. Shapira und Pepi, das sind schon mal 5. Naja, und die restlichen 2? Ja, wenn Sie Luna und Partner dazu rechnen. Naja, dann sind es 8, wiederum eine zu viel. Attila können Sie eigentlich nicht mehr rechnen. Na eben, ich lebe, ja. Also stimmt die Leichenbilanz wieder? Und ich möchte Sie um Ihre Hand bitten. Fräulein Flora Lind. Was? Ich liebe Sie nämlich. Was? Sie mich auch? Hallo, junger Mann. Ich bin ja auch noch da, ne? Ja, und dann denken Sie nur mal beiläufig an die Filmrechte, wa? Also Filmrechte habe ich zwar keine zu vergeben, Flora Lind, aber wir sind uns im Laufe unserer Untersuchungen so nahe gekommen. Und ich weiß jetzt, ich kann ohne Sie nicht mehr leben. Mein Gott. Ich könnte den Dienst quittieren und in die Detektei Luna eintreten. Oh Gott. Ja, natürlich liebe ich Sie alle 3. Aber für wen soll ich mich denn entscheiden? Das ist überhaupt kein Problem. Alles ist möglich. Ganz einfach, Flora Lind. Sie nehmen uns alle 3. Ja, aber na, hören Sie mal, das wäre die reinste Polygamie. Polyandrie. Das ist ja scheußlich. Ja eben, was sollen denn die Leute dazu sagen? Na, gar nichts. Wozu haben wir denn die Vielfalt der Welten? Ja. In der komplexen Welt der sich verzweigenden Zeiten, der einander durchdringenden Seinswolken und Existenzplasmen ist alles möglich. Alles mit allem vereinbar. Ja. Nil pluriformius amore. Nichts ist viel gestaltiger als die Liebe. Das heißt nicht Poly, sondern Synchro. Synchrogamie. Ja. Gehen wir nicht herrlichen Zeiten entgegen? Dank meiner Hypothese, der jetzt experimentell bewiesenen superunitären Schizokosmochron-Theorie der dritten Art. Die schöne Mörderin. Ein Hörspiel von Friedrich Bestenreiner nach dem gleichnamigen Roman von Lotte Ingrisch. Flora Lind von Kalau, Schriftstellerin, Margot Fuger. Dr. Phil Attila Harper, Zeitforscher, Karl Ferdinand Kratzl. Hanno Lenz, Kriminalkommissar und Polizeiparapsychologe, Wolfram Berger. Dr. Jur Moritz Shapira, Advokat, Michael König, Pepi Struhal, seine Sekretärin, Beatrice Frey, Eitel Friedrich Fritze Franz, Verlagsdirektor, Wolfgang Pampel, Lucy Williams, Trompeterin, Melinda May, Pfarrer, Wojtek Kutscher, Pomfi Neberer, Friedrich Bestenreiner, Trompete, Sepp Mitterbauer. Tongestaltung, Hertha Schumlitsch und Gerhard Wieser. Regieassistenz Stefanie Leimsner. Regie Nikolaus Scholz. Eine Produktion des Österreichischen Rundfunks 2000. Am kommenden Mittwoch steht Nein heißt Nein, der neue ARD-Radio-Tatort von Thilo Reffert auf unserem Programm. am 11. Oktober um 20.03 Uhr hier in Bayern 2. Weitere Informationen zu unserem Programm finden Sie im Internet unter bayern2.de. Den Hörspielpool mit zahlreichen BR-Stücken zum Herunterladen gibt es unter der Adresse hörspielpool.de. If I'm going out to see you, it must be the perfect night. It must be worth every damage you feel. It just has to feel right. 'Cause we don't have too many chances sinking boat around, not with our broken senses and our broken hearts in mind. But I gotta go with love, I gotta go with love. You're the one I love, you're the one I. I'm gonna love you like nobody's loved you, come rain or come shine. High as a mountain, deep as a river, come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. And you're gonna love me like nobody's loved me, come rain or come shine. We'll be happy together, unhappy together. Now, won't that be fine? The days may be cloudy or sunny. We're in or